Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo, Andreas Graf und Andreas Kohle, Andreas und Andi. Wir sind hier beim Pressefrühstück der Kandidaten für die Bundestagswahl hier aus NRW. Und es geht um das Nichtraucherschutzgesetz hier in Nordrhein-Westfalen. Da machen wir von den Piraten ganz viel, auch gesetzliche Initiative, Anträge etc. pp. Im Landtag. Und weiß nicht. Also ich habe jetzt das erste Mal mit diesem Gesetz überhaupt Berührung gehabt. Ich bin Nichtraucher und gehe auch selber irgendwie nicht groß in Kneipen. Ich bin kein Kneipengänger, kein Kneipier. Ich wohne nur über einer Kneipe. Ulkigerweise habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt, wo das neue Nichtraucherschutzgesetz da ist, was mich ja eigentlich schützen soll, das erste Mal Probleme mit Rauch und Rauchern bekommen habe. Da bist du nicht allein. Weil die Leute gehen vor die Tür. Müssen ja vor die Tür gehen. Das heißt, der ganze Qualm zieht jetzt irgendwie ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, verpestet irgendwie die Luft in der Wohnung, man kann nicht mehr vernünftig lüften und die Leute, die vorher unter sich einfach rauchen wollten, das war so eine, sag jetzt mal, das ist so eine typische Raucherkneipe, so ein Dunstschuppen, wie Mo Sisolek von den Simpsons sagen würde. Ja. Und da ist man dann halt unter sich, da wird geraucht, jeder weiß, dass da geraucht wird und jeder, der da hingeht, ist sich dessen auch bewusst. Ja, jetzt wird draußen geraucht, vor der Tür, es gibt eine Lärmbelästigung, spät abends auch meist noch und das Ganze habe ich jetzt in meinem Schlafzimmer und in meinem Wohnzimmer. Finde ich total beknackt. Ja. Aber naja. Was hier passiert, ist schon so, ne? Was vorher relativ gut geregelt war. Heute ist nicht der... Heute ist der 14.06. Ich dachte, das wäre mein Geburtstag. Aber du hast die Aufnahme ruiniert, Moni. Ich mach das nachher. Dann fangen wir nochmal neu an. Nein, brauchen wir nicht. Wir sind Krähennest, wir schneiden nicht. Die politische Geschäftsführung der Fraktion hat jetzt getrollt und gut. Tschüss, Moni. Aber ich dachte, da müsste Geburtsdatum rein. Sauber. Aber gut. Initiative hier, Petition. Ich mache mal hier so vorwiegend Datenschutzgedöns. Wir machen hier auch eine Unterschriftsaktion gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Ja, nicht nur wir. Das ist im Moment eine schwärmen auch haufenweise Brauchungsvereine, Schützenvereine, Wirtevereinigungen. Alle schwärmen im Moment aus, um diese Unterschriften zu sammeln. Und das sieht auch sehr gut aus, innerhalb von 4 Tagen hier über 30.000 Unterschriften zu sammeln. Ja, ich nehme auf jeden Fall heute auch noch mal einen Bogen mit von der Unterschriftsaktion, lege das in meine Eckkneipe. Das gibt es sicherlich auch online. Vielleicht könnt ihr das als Link dazugeben beim Krähennest, wo es das gibt. Dann kann der Andi das vielleicht noch irgendwie weiter spreaden. Ja. Und dann geht einfach mit diesen Unterschriftlisten, geht zu den typischen Dunstschuppen, zu den Raucherkneipen, sagt, hallo, wir sind von der Piratenpartei. Brauchst du noch weiter. Geh in irgendeine x-beliebige Kneipe. Also stimmt, ich bin jetzt die letzten Tage so einfach mal so ein bisschen... Also auf doof durch die Kneipen bei uns getingelt und hab einfach nur mal kurz das Thema angesprochen. Mhm. Mir ist aber wirklich, ich habe sehr gestaunt, wie dann so herauskam, dass besonders Nichtraucher sehr unzufrieden sind mit diesem Gesetz. Und morgen sind wir alle jetzt hier in Düsseldorf hier auf einer vermutlich sehr, sehr großen Demo. Und da hat sich auch gezeigt, dass sehr, sehr viele Nichtraucher nicht nur jetzt so aus Sympathie mitgehen, sondern aus Überzeugung, weil sie einfach gemerkt haben, da läuft etwas richtig schief. Dieses Gesetz, das hat einfach nur zu einer Problemverdrängung, Verschiebung geführt. Ja. Wie du das gerade schon noch angemerkt hast. So, was vorher, sage ich mal, innerhalb von dieser Trennung Raucherkneipen, Nichtraucherkneipen, die ja auch schon bei über 3/4 aller... Viele Leute, Kneipiers, haben ja auch Geld ausgegeben, dass da so Glaswände eingezogen nicht werden konnten. Ne? Aber vorher waren halt schon bei über 3/4 aller Gaststätten völlig auf. Und dieser Anspruch, der immer oft postuliert wird, wir brauchen mehr Nichtraucherkneipen oder so, das hat ja nun keine Untersuchung wirklich hergegeben. Es waren ja tatsächlich 3/4 aller Gaststätten völlig rauchfrei für eben über 3/4 Nichtraucher. Mhm. Das Verhältnis war relativ fair, die Raucher hatten ihre Refugien und die wurden jetzt komplett weggestrichen. Was Frau Steffen sich dabei irgendwo denkt, eben dieser Aspekt der Gesundheitserziehung, der funktioniert irgendwann nicht. Mhm. Damit wird das Problem nur verschoben. Und zwar vor die Türen. Und das nervt Anwohner wie dich, dass nicht nur, dass es halt eigentlich ein Stück weit typisch grüne Verbotspolitik, muss man fast schon sagen. Natürlich. Das erleben wir in ganz vielen Bereichen. Und natürlich. Hier jetzt auch mal wieder. Also hier sitzt jetzt ein Raucher und ein Nichtraucher und wir finden das beides totalen Quatsch, was da gelaufen ist. Das ist ganz großer Mist. Ne? Ja. Vor allem, ich denke mir, ich habe mal in einem Ordnungsamt gesessen, ich habe ja in der Stadtverwaltung gelernt und die ganzen Ordnungsbeamten, die werden jetzt irgendwie zu den Einsätzen rausgerufen, weil dann abends irgendwie laut ist vor der Kneipe. Die Leute werfen dann die Kippen irgendwo ins Blumenbeet von irgendwelchen Anwohnern. Das ist ja auch alles totaler Mist, ne? Ja, ja. Weil das, was vor der Kneipe passiert, interessiert die Kneipe. Die werden jetzt irgendwie zu den Einsätzen rausgerufen, weil dann abends irgendwie laut ist vor der Kneipe. Die Leute werfen dann die Kippen irgendwo ins Blumenbeet. Das ist ja so, dass auch diese ganze Umsetzung ist. Weil das, was vor der Kneipe passiert, interessiert die Ordnungsämter. Die kapitulieren vom ersten Tag an. Ja. Und sagten sofort, das können wir gar nicht umsetzen, kriegen wir nicht kontrolliert. Ja. Dann aber das Gesetz aber von vornherein schon festgelegt hat, dass der Wirt in seinem Umfeld dafür verantwortlich ist, dass dort nicht geraucht wird, wird er unter Strafandrohung quasi zum Hilfs-Sheriff gemacht. Für den öffentlichen Raum? Bedingt. Er muss natürlich gucken, dass dort keine Lärmbelästigung passiert und ähnliches. Ja. Er ist vielleicht nicht für jede einzelne Kippe auf dem Boden verantwortlich, aber er muss dafür sorgen, dass seine Leute dann eben nicht ihren ganz normalen menschlichen Bedürfnissen nachgehen. Das ist absurd. Unter Strafandrohung. Ihr seht, ich facepalme hart. Ja. Kommt bitte zur Demo. Unterstützt die Unterschriftenaktion und egal, ob ihr Raucher oder Nichtraucher seid, was mit dem neuen Nichtraucher Schutzgesetz von der lieben Frau Steffens gelaufen ist, ist ganz großer Mist. Ja. Infomaterial können wir sicherlich hinter dem Video auch noch verlinken oder einblenden. Ich bin gerade daran, für morgen noch ein bisschen was zu kreieren. Schön. Ja, dann schmeißen wir das mal hinter das Video. Eine Frage zum Schluss. Ja. Es wird immer gesagt, auch auf Facebook und sowas, die Piraten sind gegen den Nichtraucherschutz. Quatsch. Ich wollte gerade sagen, stell das bitte einmal ganz doll klar, was wir eigentlich wollen. Piraten wollen effektiven und funktionierenden Nichtraucherschutz. Das ist klar, das haben wir auch nie anders gesagt. Was wir nicht wollen, ist Bevormundung. Und Nichtraucherschutz hat funktioniert bis vor gut einem Jahr. Und vor allem, er hat auf eine Weise funktioniert, die eben ohne Diskriminierung und Ausgrenzung auskam. Das, was jetzt passiert ist, ist ganz einfach nur die große Haut-drauf-Keule auf ein Drittel unserer Bevölkerung, denen im Grunde im Freizeitbereich so ihre Möglichkeiten gekappt wurden. Wirten, denen dieses Selbstbestimmungsrecht über ihre eigenen Gaststätten weggenommen wurde. Von weitergehenden Verboten, Essen unter freiem Himmel, möchte ich mal gar nicht sprechen. Da merkt man einfach, da steckt Ideologie dahinter. Und diese Ideologie, die darf meiner Meinung nach auf Politik nicht so einen maßgeblichen Einfluss nehmen, wie er sie unter Frau Steffens im grünen Gesundheitsministerium in NRW nimmt aktuell. Es ist nicht nur die Ideologie. Wer das Entstehen des Gesetzes sich mal veranschaulicht und schaut, wie das Ganze zustande gekommen ist und welche Interessensgruppen dort mit eingespielt haben, ist ja teilweise in öffentlichen Papieren in der Landtags- und Parlamentsdatenbank nachvollziehbar. Oder wer da ganz dezidiert mal eine Frage hat, der kann sich mal nochmal die Rede von Kai Schmalenbach von uns anhören. Ja. Da ist sehr starker Lobby-Einfluss tätig gewesen, um dieses Gesetz auch sehr einseitig funktioniert. Sehr einseitig, genau. Es ist so, ich war in den Ausschusssitzungen dabei, auch in den Anhörungen, und da haben unheimlich viele Leute geredet. Genau. Am Ende maßgeblich war aber nur eine einzige Meinung vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Richtig. Genau an der hat Frau Steffens sich immer wieder langgehangelt, sogar auf die kleinen, kleinen Anfragen, die wir jetzt im Nachhinein mit der Fraktion nochmal nachgeschoben haben. Immer wieder kommt die gleiche pauschale Antwort. Ohne Belege, ohne wirklich handfest ist. Ja, kleine Randnotiz noch für die Dampfer unter den Zuhörern und Zuschauern. Ja. Wir hatten ja dann auch auf die Besonderheit der E-Zigarette nochmal hingewiesen. Da gab es dann sogar diese Gutachtengeschichte, die auch nicht so ganz koscher gelaufen ist. Also Frau Steffens hat die Gutachten zurückgehalten. Auf Betreiben der Piraten. Auf Betreiben der Piraten hin wurde das Gutachten überhaupt erstmal veröffentlicht. Da ist eine sehr interessante Geschichte. Ich denke, die wird uns in NRW noch eine Weile begleiten. Ja, schon nicht nur in diesem Bereich. Gerade läuft ja auch die Gesetzesinitiative der Piratenfraktion zu einem Transparenzgesetz, das genau auch an dieser Stelle ansetzt und eben diese Nicht-Veröffentlichung von unliebsamen Ergebnissen eben dann auch verhindern möchte. Ja, cool. Ich glaube, wir haben eine kritische Zeit erreicht. Too long den hört oder so heißt es in diesem Fall, dass ein Video und ein Podcast ist. Okay. Von daher, tschüss. Vielen Dank euch. Jo, danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.